wird ja uns nie passieren bei unserem Conancast. Nein. Hallo und herzlich willkommen zum 7. News-Podcast im Jahr 2019. Heute geht es wie gewohnt um alle News aus dem letzten Monat, das war der Juni 2019. Wir haben ein vollgestecktes Programm, unter anderem mit dem Film 22, der in Deutschland im Kino lief. Und Conan ist zurück bei ProSieben Max. Aber zunächst stelle ich euch meinen heutigen Mitstreiter vor. Mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo, die Hälfte des Jahres haben wir schon geschafft. Oh Gott. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Gut, da starten wir direkt einmal durch zu Beginn dieses Podcasts. Wir haben ja unseren regulären Aufbau. Was nicht ganz in diesen Aufbau mal mit reinpasst, ist Conan Runner, das ja weder zum Anime noch zum Manga gehört. Deswegen hier ganz zu Beginn. Conan Runner Race to the Truth ist seit dem 5. Juni für iOS und Android in Deutschland und vielen, vielen anderen Ländern erhältlich. In Österreich leider noch nicht. Das heißt, wenn ihr in Österreich wohnt und es euch dort runterladen wollt, habt ihr da leider keine Chance zu, es sei denn, ihr benutzt einen anderen Play Store oder App Store Account oder aus einem anderen Land. Genau, Conan Runner seit dem 5. Juni. Wie gefällt's euch? Ja, also zunächst mal das Lob, dass endlich mal ein Conan-Spiel erhältlich ist in Deutschland, ist ja recht selten, also soweit ich mich erinnere, war das letzte, das für die Wii, was zig Jahre her ist und nicht so gut ankam. Und von daher ist das für mich persönlich das erste Conan-Spiel, was ich überhaupt spielen kann. Von daher freut mich das schon mal sehr. Ansonsten ist es halt ja so ein typisches Runner-Spiel. Und es ist für mich persönlich, da ich nicht so viel zocke, auch immer nicht ganz einfach. Ich gehöre mal zu der Generation, die irgendwie sehr häufig stirbt, deswegen bin ich noch nicht so weit. Aber es macht trotzdem Spaß, auch wenn man manchmal dann irgendwie 3 Meter läuft, dann fällt man runter und dann muss man wieder von vorne anfangen. Und ist schon manchmal ziemlich frustrierend, aber es ist bei jedem Spiel so. Ja, was ansonsten finde ich manchmal ziemlich lange Ladezeiten, was ein bisschen nervig ist. Und es hat auch zwischendurch, na gut, dafür ist es umsonst halt auch Werbung zwischendurch geschaltet. Und die ist auch nicht so abwechslungsreich. Das sind immer die gleichen Videos. Also, hast du auch immer die gleiche wie ich, das ist schön. Ja, wenn es da wenigstens irgendwelche Spiele für andere Animes oder so oder Serien wären, das würde ich noch verstehen. Aber immer das Gleiche von irgendwelchen anderen Spielen, die ich sowieso nie spielen werde, naja. Ja, aber ansonsten, mir persönlich gefällt das Spiel sehr gut. Ich spiele es auch immer noch, werde es auch weiterhin spielen und bin mal gespannt, was sie noch so machen. Wir hatten ja jetzt erst kürzlich ein Update im Story-Modus, dass es da weitergeht. Vielleicht basteln sie ja noch mehr und ja, mal schauen. Ja genau, also inzwischen hat sich das Spiel ja schon ein bisschen gewandelt, muss man sagen. Also ein paar Story-Modi sind hinzugekommen. Vorher hatten wir, glaube ich, 15 Level, die es da gab sozusagen. Und jetzt sind es 17, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben auch diverse Events, die immer starten und enden, wie das bei Events so üblich ist. Wir haben ein Ranking-System, das hinzugekommen ist. Also insgesamt eigentlich ganz abwechslungsreich. Auch wenn man das, also wenn man das bisschen mehr spielt, so wie ich das in den letzten Tagen getan habe, dann ist man schon relativ schnell an den Kapazitäten angekommen, habe ich das Gefühl. Und hat nicht sonderlich große Entfaltungsmöglichkeiten, um weiterhin, Geld zu investieren. Man kann immer Geld investieren. Funktioniert über In-App-Käufe, die man tätigen kann. Man bekommt aber auch so gratis Diamanten immer zugeschanzt, die man dann verwenden kann, um in den sogenannten Gachas Charaktere zu erspielen, mit denen man dann laufen kann. Das ist leider sehr, sehr zufällig und um an die seltenen ranzukommen, muss man schon ordentlich Diamanten sammeln. Ich habe das Gefühl, das ist unmöglich, die alle zu bekommen, auch wenn das natürlich irgendwie mein Ziel ist oder das Ziel aller wahrscheinlich. Also es ist kein sonderlich herausragendes Spiel, was jetzt den Anime- oder Conan-Bereich antrifft. Man hätte was erwartet mit Ermittlungen in die Richtung, aber stattdessen ist es ein, Autorunner, wo man sich denkt, ja, das hätte auch jeder andere sein können. Hatten wir schon vielfach berichtet. Ist jetzt nicht so die große Neuerung, aber dadurch, dass halt Conan-Köpfe drauf sind, ist es doch für mich auf jeden Fall sehr interessant und macht auch durchaus Spaß. Ist ja kurzweilig, ja. Naja, wer eins der vernünftigen Konnenspiele erwartet hat, die es ja nur in Japan auf Game Boy, PlayStation, DS gibt und so, also der hat nun wirklich nicht aufgepasst, denn... ja, es wäre trotzdem schön gewesen, so einen zu haben, aber ja, ist aber besser ein Outrun als gar nichts. Ja. Das, naja, vielleicht. ja, ach, nur ich finde dieses, manche sind ja so ein bisschen so, aber ich dachte, das wäre ein richtiges Spiel, ja, dann hättest du vielleicht den Namen nochmal durchlesen sollen. Also, dieses Argument, ja, würde ich mal nicht so gelten lassen wollen, dass man deswegen davon enttäuscht ist, dass jetzt Leute sagen, das ist so ein 0815 Runner, da würde ich so sagen, ja, stimmt. Ich finde das Spiel jetzt auch nicht besonders gut von dem, was ich bisher gespielt habe, weil ich diese Runner auch allgemein nicht so gut finde. Aber ja, ist halt ein typisches Handyspiel. Da kann man, das kann man immer mal zwischendurch spielen. Ne? Das ist ja der Erfolg dieser Runner-Spiele. Und wer damit Spaß hat, das ist ganz schön. Ja, aber man sollte sich halt nicht zu viel davon erwarten. Man sollte allerdings auch andere nicht dafür verurteilen, nur weil sie Spaß mit einem Mobile-Game haben. Ja, das habe ich auch vielfach gelesen, das ist wirklich nicht schön. Aber wenn man allgemein Fan von diesen Autorunnern ist oder allgemein von Handyspielen und auch Detective Conan-Fan ist, so wie du wahrscheinlich, der hier gerade diesen Podcast hört, der kann das sich ja mal anschauen und wird sicherlich seinen Spaß damit haben. Also das ist wahrscheinlich die Zielgruppe, die erreicht werden soll. Machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir einige Meldungen zu berichten. Und zwar zunächst, dass Detektiv Conan wieder bei ProSiebenMax läuft. Wir hatten es ja schon vielfach angekündigt. Seit dem 27. Juni wird jetzt die 5. Staffel, also die in Anführungszeichen 9 Folgen, wiederholt. Ab Episode 332 ging es los, also noch 2 alte Folgen zu dem stumm zurückgelassenen Beweis. Und dann ging es weiter, oder geht es jetzt weiter, mit den 109 Folgen aus der 5. Staffel, die nochmal gezeigt werden. Genau, 18.35 Uhr, ProSiebenMax, montags bis freitags, immer jeweils eine neue alte Folge. Ja, sehr schön, dass wir es nochmal sehen können. Ich habe es diesmal dann auch geschafft, pünktlich einzuschalten und die Wiederholung ganz von Anfang an zu sehen. Beim ersten Mal bin ich leider ein wenig zu spät gekommen und musste dann halt mit dem stumm zurückgelassenen Beweis Teil 3 oder 4 anfangen. Also ich habe nicht ganz den Genuss der neuen Folgen von Anfang an gehabt, dieses Mal schon. Und ja, ich freue mich auch sehr, dass wir noch einmal die neuen Folgen sehen werden. Wenn man sie einmal gesehen hat, dann kann man sie ja ruhig getrost nochmal schauen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Conan wieder läuft. Ich kann mir Conan immer wieder angucken und deswegen schaltet immer fleißig bei ProSiebenMax ein und dann schauen wir, was uns noch so erwarten wird. Ja, also mir geht es da wie Olli. Ich habe auch den Anfang verpasst gehabt, als die neuen Folgen das erste Mal liefen. Nicht, weil ich es nicht auf dem Schirm hatte, sondern weil ich es einfach nicht schauen konnte. Deswegen freue ich mich auch natürlich, dass man jetzt noch die Möglichkeit erhält, die Folgen zu schauen, und wir dürfen uns natürlich auch auf die Einblendung freuen, wenn er jetzt nochmal die Namen und sowas mit Namensboxen oder Untertiteln, wenn das nochmal ergänzt wird. Und finde ich eine sehr gute Sache, dass das jetzt schon so zeitnah wiederholt wird. Genau, ja, ein bisschen schade ist tatsächlich, dass sie die Episodentitel nicht übersetzt haben, wie es nach momentan Stand der Fall ist. Weiß nicht, ob das irgendwann noch kommen wird. Soll wohl nicht kommen, nee, also ist wohl relativ sicher, dass sie das nicht machen wollen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schade, weil es auch sehr einfach gewesen wäre, das zumindest zu untertiteln. Hatten wir auch schon vielfach drüber gesprochen. Hier nochmal drüber aufzuregen, wäre ja jetzt wahrscheinlich verschwendete Energie. Ich finde es sehr schön, dass Conan nochmal wieder läuft. Natürlich ist der Wow-Effekt der neuen Folgen jetzt erstmal weg, weil sie schon mal gelaufen sind. Aber dennoch, für alle, die es verpasst haben oder das nochmal schauen wollen, ist es eine sensationelle Möglichkeit, das nochmal zu tun und sein Gedächtnis aufzufrischen. Ja. Und wie es aussieht, sind die Folgen auch relativ erfolgreich gestartet. Also Gintama hatte jetzt am Ende auch nochmal eine relativ gute Fernsehquote und Conan ist eher ein bisschen schwach gestartet, aber dann, so weiter es dann lief, dann es hat sich immer weiter gesteigert bislang. Also gucke ich da sehr zuversichtlich in die Zukunft, wie es weitergeht. Genau, dann machen wir weiter mit einem Kinofilm, der im August bei uns ins Kino kommen wird. Tatsächlich hier eine Knallermeldung. Und zwar kursierten zunächst Gerüchte zwischen Lupin the Third oder Lupin der Dritte versus Detective Conan, dass das TV-Special kommen wird. Da gab es einige Unklarheiten. Inzwischen ist klar, Detective Conan, also Lupin der Dritte versus Detective Conan the Movie kommt im August ins Kino. Und die weiteren Details dazu hat Johannes. Ja, und zwar erwartet uns hier, ja, wir hatten ja, wie gesagt, schon drüber spekuliert oder war unklar lange Zeit, was kommt, ob das TV-Special ist oder Movie. Kase hatte dann auf Facebook bekannt gegeben, dass es sich um The Movie handelt. Das ist nach dem Fernsehspecial erschienen, und zwar am 7. Dezember 2013. Also es handelt sich da um keinen aktuellen japanischen Kinofilm, sondern, ja, der ist ja jetzt schon, ja, 6 Jahre, naja, 5 Jahre hat er schon auf dem Kasten. Aber es ist natürlich ein interessanter Film, der auf Deutsch zu sehen sein wird, also in deutscher Synchronisation. Es ist anzunehmen, dass man den wahrscheinlich mit dem jetzigen Kinofilm Zero the Enforcer oder Zero der Vollstrecker zusammen synchronisiert hat. Und ja, darin wird Lupin und Conan, ja, gegeneinander antreten, um den Cherry Sapphire zu gewinnen. Es geht also wieder um Juwelen. Und ja, können uns, denke ich, sehr darauf freuen zu sehen, wird er in über 200 Kinos wird er zu sehen sein. Und ja, so viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass wer Lupin nicht kennt, das ist von Monkey Punch, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, von dem Autor sehr bekannte Serie, in Deutschland allerdings leider nicht. Wir hatten hier das Schloss des Calegristo, ist aber nicht unter dem Namen Lupin the Third erschienen. Also eher so ein Franchise, was in Deutschland nicht sonderlich bekannt sein dürfte. Ja, aber das soweit dazu. Ja, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Also Lupin ist ähnlich wie Kaito Kid so ein, ja, Dieb. Und hat da so seine Leute, die wir dann in dem Film mitsehen werden, wie seine Assistentin und seinen Kumpel und die ganzen anderen. Die werden hoffentlich dann eingeführt in dem Film, gut vorgestellt oder so. Und sein Gegenspieler, Inspektor Senigata, den wir ja auch vielleicht schon aus dem Detektivlexikon bei Detektiv Conan hinten kennen, denn der wurde da ja auch schon mal vorgestellt. Ja, auf jeden Fall eine überraschende Meldung, weil gerade dieses Spiel, ob es jetzt das TV-Special ist oder The Movie, hatte natürlich für Verwirrung gesorgt, aber ich glaube, es ist auch, also es hätte auch viel fürs TV-Special gesprochen, weil natürlich, ich habe jetzt den Movie noch nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen, aber es ist natürlich komisch, wenn Charaktere auftreten, die sich schon mal in einem TV-Special begegnet sind. Weiß ich nicht, inwiefern der Film dann darauf aufbauen wird, auf dieses Special und auf Geschehnisse, die vielleicht in dem Special passiert sind. Da bin ich noch ein bisschen gespannt und auch ein bisschen skeptisch, ob sich das so, nicht, dass man da sitzt im Kino und dann ein paar Fragezeichen auf der Stirn hat, aber ja, das werde ich wohl selber herausfinden müssen, wenn ich ins Kino gehe. Wenn ich mich richtig erinnere, baut es handlungstechnisch nicht wirklich darauf auf, aber die Charakterdynamiken, die im TV-Special sich etabliert haben, werden wohl beibehalten. Ja, das hatte ich nämlich, hatte ich schon, naja, was heißt befürchtet, aber das hatte ich mir schon gedacht, macht natürlich Sinn. Ja. Auf jeden Fall eine tolle Knallermeldung, muss man sagen, also ich freue mich schon sehr und werde auf jeden Fall das Datum im Kalender anstreichen und ja, nochmal jetzt Conan im Kino auf großer Leinwand zu sehen, das ist ja immer ein tolles Erlebnis. Ja, ich hätte mich tatsächlich auch eher gefreut, wenn das TV-Special zuerst gekommen wäre und man dann den Kinofilm von Lupin angeschlossen hätte. Aber so rum ist es auch in Ordnung. Also ich sag mal, ich habe nichts dagegen, wenn Conan zweimal im Jahr im Kino läuft. Genau, also 27. August in den 200 Kinos. Es werden wahrscheinlich die Kinos sein, in denen auch Film 22 schon im Kino lief. Aber genau das weiß man noch nicht. Das wird dann noch kurz vorher wahrscheinlich bekannt gegeben. Genau, also schön, dass es kommt. Freue mich sehr, dass wir auch mal sowas haben, was ich auch noch gar nicht kenne. Von daher, ja, nette Überraschung. Ja, Hauptsache, das TV-Special kommt irgendwann nochmal zu uns nach Deutschland. In irgendeiner Form. Das wäre wirklich wünschenswert Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Pepe mit Anime sich das TV-Special schnappt und wir dann schon wieder so eine Situation haben, wo Kase nicht alles zeigen kann, sondern dann irgendwie was anderes weggeschnappt wurde. Ja, man muss dazu sagen, dass es eigentlich ist es ziemlich krass, dass das bisher nicht zu uns nach Deutschland gekommen ist, weil Kase macht ja wirklich eigentlich alles, was filmisch irgendwie geht. Und das muss halt wirklich daran liegen, dass Lupin in Deutschland halt wirklich so unfassbar underrated ist. Ich meine, in Italien zum Beispiel, irgendwie Lupin, die Anime-Staffel von vor 5 Jahren oder 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Lupin, die Italian Adventure, die Staffel, die spielt in Italien und da hat sogar ein italienischer Fernsehsender Geld ausgegeben, dass die Folge zuerst einen Tag vor Japan-Premiere in Italien im Fernsehen läuft, weil Lupin so ein Riesenhit in Italien ist. Und einmal rüber über die Alpen und zwei Länder noch dazwischen sind wieder in Deutschland, ist Lupin so, was? Hä? Lupin? Haben wir noch nie gehört, keine Ahnung. Krass. Also, das ist. Puh. Da haben. Und es war immer so, dass die Lupin-Fans gesagt haben: so, oh, nichts von Lupin kommt nach Deutschland. Nicht mal die Conan-Filme bringen sie. Wo es dann auch von der anderen Seite so ist, von den Lupin-Fans, die sagen, ey, bringt doch wenigstens die Conan-Filme, das ist doch ein Franchise, das man kennt und macht damit euer Cash und wir kriegen wenigstens die Filme, aber ja, jetzt kriegen sie sie auch. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Lupin-Fans in Deutschland. Ja, du hast schon recht, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass man mit, also wir hatten die Wahl, entweder wir bringen das TV-Special, das erste, oder dem Film, das zweite, in Deutschland raus und sagten, ja komm, wir nehmen gleich das zweite, dass man damit so ein bisschen die Tür zugemacht hat für das TV-Special oder da, ja, wenn man jetzt das TV-Special dann irgendwann noch nachschiebt, so, ach, wir haben noch was von ganz, ganz früher, hier ein TV-Special, okay, so viel früher war es nicht, aber ne, man reicht was Älteres noch nach, dann wirkt das irgendwie so, ja, Also wird jetzt wahrscheinlich nicht der große Hit. 4 Jahre sind schon eine ziemliche Bitte? Zeit. 4 Jahre sind schon eine ziemliche Zeit, würde ich sagen, gerade was irgendwie Animes Ja, das angeht. stimmt schon. Das stimmt durchaus, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das TV-Special nochmal im Kino gezeigt wird. Also wenn höchstens nochmal eine DVD-Veröffentlichung, eine Blu-ray-Veröffentlichung oder sowas. Also dass es nochmal im Kino läuft, das kann ich mir Ja. jetzt dann nicht mehr vorstellen, wenn wirklich The Movie gezeigt wird. Ja. Also wenn The Movie durch die Decke geht und sensationelle Besucherzahlen aufweist, dann kann ich es mir vorstellen, aber ich tendiere auch eher dazu, dass das TV-Special irgendwie in 2, 3 Jahren oder vielleicht einem einfach auf DVD und Blu-ray rauskommt. Das ja, ist am realistischsten dann. Ja. Bleiben wir im Kino oder wir sind eigentlich schon Juhu! raus. Film 22 lief ja am 25. Juni im Kino und es gab dazu auch noch einen deutschen Trailer, den ihr euch gerne anschauen könnt zu Film 22. Der ist auf dem Kase YouTube-Channel, glaube ich, hochgeladen. Ja, 25. Juni. Wie waren eure Eindrücke von The Zero, der Vollstrecker? Erstmal möchte ich dazu sagen, wie schon bei Film 21, wenn wir uns da an den Synchro-Trailer erinnern, da hat sich ja jeder über Oliver Bender beschwert. Und im Film war es dann nicht so schlimm. Auch hier wieder, der Trailer, also viel schlechter synchronisiert als der tatsächliche Film. Was total merkwürdig ist, vermutlich als irgendwann mal nebenbei oder später gemacht wurde, aber das hat man. Ich habe von manchen Leuten wohl gehört, dass sie das auch vom Kinobesuch abgeschreckt hat. Was ein bisschen schade ist, denn diesen eher so, Eindruck vom Trailer hat sich nicht bestätigt, denn der Film war gewohnt gut synchronisiert. Da gibt's kaum was auszusetzen, außer vielleicht halt mal wieder die unbenannten Nebencharaktere irgendwie, aber geschenkt bei so einer großen Synchro. Ja. Insgesamt kann man auf diesem Feld dem Film nichts vorwerfen, auch wenn der Trailer schon wieder einen anderen Eindruck gemacht hat. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also der Trailer, ich weiß nicht, ob der schlecht abgemischt ist, also wahrscheinlich, also muss er ja, weil es hat sich wirklich, ja, schlimm nicht, ja, es war schon auf jeden Fall schlecht, hat sich's angehört, das muss man leider sagen. Kam relativ viel Kritik daran, zu Recht, wie ich finde, was dann im Film, wie Lasse schon gesagt hat, überhaupt gar kein Thema war, weil die Synchro war, wie ich meine, hervorragend. Das Kinoerlebnis selbst, um darauf zu kommen, das war auch hervorragend. Ich hatte tolle Plätze und Kino, Conan im Kino, das ist einfach ein Highlight. Also das ist noch so ungewohnt, das macht einfach Spaß, dahin zu gehen, in so einer, mit so großen Anlagen und so, und der Sound, ja, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr interessanter Film. Weiß nicht, ob wir jetzt so viel zum Inhalt spoilern wollen, ich glaube eher nicht. Waren manchmal streckenweise vielleicht ein bisschen sehr theoretisch. Und ja, am Anfang hat es mir sehr gut gefallen, dass die Action dann nicht so dominant war. Das ist erst zum Ende des Films. Leider hat sich das in eine schlechte Richtung entwickelt. Da gab es dann sehr viel übertriebene Action, aber fand ich in der Gesamtheit dann gar nicht so schlimm, weil es doch eigentlich ein guter Film ist, wie ich finde. Und ja, im Kino war, kommt das alles nochmal besser zur Geltung. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und das Kino war gut besucht. Enorm viele Leute da gewesen. Der Kinosaal war bestimmt zu dreiviertel voll. Und hatte mich sehr überrascht. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Tag. Ja, das finde ich auch. Also ich habe mich auch sehr gefreut, dass ein Conan-Film wieder im Kino lief, dann auch in deutscher Synchronisation. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit dachte, dass der im Original mit Untertiteln läuft. Vielleicht, weil ich vorher in Japan war und den Film da schon mal gesehen hatte. Aber jedenfalls, ja, bin ich auch sehr froh, dass ich den Tag genutzt habe und mir den Film im Kino angesehen habe. Es ist immer wieder schön, wenn Conan im Kino läuft, weil es ja doch was ganz anderes ist, als wenn man es zu Hause sieht. Ja, und auch vom Film her hat mir das sehr gut gefallen. Mir hat auch persönlich die kleine Nebenstory mit der Familie Mori sehr gut gefallen. Ja, ansonsten freue ich mich jetzt schon dann drauf, wenn wir den Film dann bald auf Blu-ray und DVD ins Regal stellen können. Ich fand den Film durchaus okay. Also eigentlich ziemlich okay. Er war bis zum Ende ziemlich zurückgenommen, war aber mehr ein Thriller als wirklich ein klassisches Murder Mystery oder klassisches Crime Mystery. Kann man so oder so sehen. Und ja, wie viel Sinn das jetzt alles gemacht hat insgesamt, ob man da so viel drüber nachdenken sollte, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich fand die Themen und dieses ganze eher komplexere japanische System, was so oder so nicht, vielleicht nicht unbedingt realistisch ist, aber innerhalb des Films schlüssig gewirkt hat, zumindest schlüssig präsentiert. Das fand ich okay. Ja, die letzten 8 Minuten kann man halt komplett rausschneiden. Und dann am Ende 8 Minuten rausschneiden und nach diesen 8 Minuten die letzten 10 Sekunden noch auf die vorherigen Handlungsort übertragen, und dann kann man den Film, ohne inhaltlich wirklich etwas zu verlieren, genauso übertragen. Aber naja, für die Action gehen ja die Casual-Fans ins Kino scheinbar. Vielleicht, wer weiß es schon so genau. Ja, deswegen insgesamt fand ich ihn durchaus okay. Vor allem nach Film 19 und 20, die ich ja sehr wenig mag, sind ja noch nicht so lange her. Film 21 habe ich sehr, sehr gemocht. Und Film 22 pendelt sich da für mich ein bisschen über der Mitte davon ein. Das heißt, qualitativ eher so in Richtung Film 21 als Film 20 und 19. Ja, also man muss vielleicht mal dazu sagen, diese Action, das am Ende, ich weiß nicht, wie das bei euch im Kinosaal war, aber uns hat das nur für Gelächter gesorgt. Also das war gar nicht, ich weiß nicht, so in dieser Wow-Effekt oder so. Liegt vielleicht auch daran, dass die Zielgruppe in Japan vielleicht eine andere ist. Vielleicht ist sie in Japan jünger. Auf jeden Fall bei uns, da war, würde ich jetzt mal sagen, so zwischen 20 und 35 oder so. Und da hat man halt nur Gelächter gehört an die letzten 8 Minuten, was da so an Action passiert ist und wie unrealistisch es war. Also das war schon ein starkes Stück. Aber thematisch ist das eigentlich sehr interessant gewesen mit diesem Internet of Things und dadurch in Verbindung gebrachten Terrorismus. Also ich denke, da hat der Film schon thematisch interessante Sachen aufgegriffen. Dieses juristische Blabla, ich weiß nicht, ob das für die meisten interessant war, ich glaube eher nicht. Aber ansonsten, auch wie Lasse sagt, was man auch vielleicht noch kritisieren könnte an dem Film an sich, ist vielleicht, dass Conan halt nicht diese Mystery-Schiene fährt, sondern dass es mehr so ein Thriller ist und das alles sich so von selbst entwickelt und Conan eigentlich an Ermittlungsarbeit fast gar nichts leisten muss, weil es sich halt einfach so entwickelt. Und naja, es war trotzdem mal deswegen auch was anderes, deswegen fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Und ja, wie gesagt, hat sich trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Ja, also ich kann mich dahingehend anschließen, dass das Ende tatsächlich sehr vorhersehbar war, fand ich. Man muss ja eigentlich bei einem Conan-Film inzwischen am Ende nur noch gucken, woran ist. Und sie steht dann unter Todesgefahr und muss von Conan oder Shinichi beschützt werden. Also das ist ja nicht irgendwie, ja, die haben das Rad jetzt nicht neu erfunden, sondern einfach die gleiche Leier nochmal aufgezogen. Und zwar, ja, also ich will nicht sagen, dass es lächerlich ist, aber es geht schon in die Richtung, dass man sie halt immer, ne, der neuen Lebensgefahr aussetzt. Außer in Film 21. Ja, okay, aber ja, ja, gut. Aber schon sehr häufig. Da ist es Conan. Dieses Muster kommt schon sehr häufig vor. Da muss man Philipp schon recht geben. Sobald Ran eine größere Rolle einnimmt, ist das tatsächlich der Fall. Ja, naja. Aber von daher, Conan im Kino, es war schön. Ich fand den Fall am Anfang tatsächlich auch stärker als zum Beispiel den Film 20 oder ja, 19 fand ich jetzt auch. Ja, naja. Also ich würde es auch ähnlich einsortieren wie Lasse tatsächlich. Fand's gut, solide, hat Spaß gemacht. Ja, wird gekauft. Gut, dann gehen wir über zu einer weiteren Meldung, und zwar bezüglich Anime On Demand, die jetzt die Detective Conan Filmreihe komplettiert haben. Das heißt, ab sofort oder seit kurzem sind bei Anime On Demand tatsächlich alle 21 Conan Filme zu sehen. Film 22 noch nicht, aber der kommt ja dann schätzungsweise im, na, wann erscheint der? September, Oktober, November? Ja. Also bisher sind alle Filme bei Anime On Demand verfügbar, dadurch, dass sie sich jetzt Film 14 und 15 gesichert haben, also das verlorene Schiff im Himmel und die 15 Minuten der Stille sind jetzt auch bei Anime On Demand verfügbar. Also falls ihr einen Filmmarathon planen wollt und Abonnenten bei Anime On Demand seid oder euch alle Filme dort gekauft habt oder geliehen habt, ja, könnt ihr das jetzt tun, alle 21 Filme euch anschauen. Dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da ist ein neuer Sonderband erschienen, zu dem wir auch wieder einen speziellen Themenpodcast machen. Der kommt dann noch. Wir sind ja heute ja beim News-Podcast. Ihr wisst das Ganze. Dead or Alive heißt der neue Sonderband. Seit Donnerstag erhältlich. Ja, geht um verzweifelte Situationen und ist der aktuellste Band der Sonderbandreihe. Genau. Momentan ja wieder mehr Sonderbände, dadurch, dass die Bandveröffentlichung etwas ins Stocken geraten ist, durch die japanische Vorlage entsprechend. Ja, dann machen wir weiter mit den Detective Conan Weekly Kapiteln. Da sind auch wieder einige neue Weeklies erschienen, einige mit Verzögerung, viele pünktlich. Und was da so passiert ist, das weiß Lasse. Ganz genau, der Manga ist nach vierwöchiger Pause wieder da. So langsam pendeln wir uns ein, das ist immer ein 4-5-Kapitel-Fall gibt. Meistens. Es gab auch schon einen 3-Kapitel-Fall inzwischen wieder. Die aber inzwischen zur Seltenheit verkommen sind, weil eben, wenn man länger planen kann, dann kann man die Fälle auch länger aufziehen. Und jetzt pendelt sich das so ein, 4-5-Kapitel-Fall, dann einen Monat Pause und dann am Stück eben wieder die ganzen Kapitel. Ich glaube, da wollte man insgesamt auch hinkommen, was vermutlich sehr gut für die Gesundheit von Gosho Aoyama ist. Und ich finde das insgesamt gut und habe mit diesem Rhythmus auch keine Probleme, aber das muss jeder für sich selbst wissen. Jedenfalls, der neue Fall wurde vorher schon angekündigt von Aoyama, Masumi Subaru Haibara. Und wie sich das genau entwickelt, erfahren wir nun. Denn der Professor hat damals im Haus seines verstorbenen Onkels, Kurisuke Asaka, Agasa, eine Schachtel gefunden in dem Haus, wo er eben auch die Spielzeuge versteckt hat mit Sonne, Mond und Sterne. Das war der Fall. Wir sehen sogar in einem Panel einen kleinen Rückblick darauf, wie Conan damals den Täter da ausgenockt hat mit seinem Fußball. Da hatte er eine kleine Schachtel gefunden und da dachte, beziehungsweise es war ein Holzblock mit einer Verzierung und er dachte, das wäre nur ein Holzblock, aber hat jetzt eben rausgefunden, ach nee, das ist eine Schale, die man aufschieben kann und darin war ein chinesischer Lackteller verziert und den wollte er schätzen lassen, weil vielleicht ist der was wert. Conan erinnert Agasa daran, hey, Moment, hier, da war doch was mit so einem persischen Teppich und da hatten wir nur Ärger mit. Ist das denn alles sicher? Aber Agasa sagt, ja, diesmal habe ich es zu einem Gutachter gegeben. Da passiert bestimmt nichts. Das wichtige Thema ist eigentlich, Masumi Sera lungert vor dem Haus von Professor Agasa rum und will scheinbar an Haibara ran, woraufhin Conan ihr endlich mal öffnet. Ach ja, übrigens, Masumi glaubt, dass du auch geschrumpft bist und weiß, dass es irgendwie Gegenmittel gibt. Und ja, Aiwara findet das nicht so toll. Es klopft an der Tür und sie denken jetzt, oh nein, will Masumi etwa nicht mehr draußen warten, bis jemand rauskommt, sondern geht jetzt selber rein. Aber nein, es handelt sich um Subaru Okiya, der dem Kirschen geschenkt wurden, die er mit Agatha teilen möchte. Und so steht er mit einem Korb voller Kirschen vor der Tür. Ach, Subaru. Und er nimmt eben auch Masumi Sera mit rein bei der Gelegenheit. Ach ja, übrigens hier, dieses Mädchen stand vor der Tür. Und Masumi kommt auch rein und will an Haibara ran, doch Subaru und der Professor quatschen so ein bisschen immer dazwischen mit ihren chinesischen Nacktellern und so. Und dann wollen sie da hinfahren, weil das Gutachten ist eben abgeschlossen und Masumi sagt, nö, ich bleib hier und hüte das Haus alleine mit Haibara. Aber Haibara sagt dann, nee, nee, antike chinesische Lackteller, die liebe ich so sehr, da muss ich unbedingt mit. Und dann sagt Masumi, ach ja, oder nicht auch, was Haibara ziemlich nervt. Sie fahren alle zum Gutachter, der inzwischen von einem Kunden ermordet wird, denn der Gutachter hat 3 separate antike chinesische Lackteller zum Gutachten, davon 3 Kunden, denn es gab ein TV-Programm über antike Lackteller und der, der im Fernsehen gezeigt wurde, gilt als verschollen und soll so 100 Millionen Yen wert sein. Ziemlich viel und daraufhin haben sie eben 3 Kunden gemeldet, die sagen, hier, ich habe den Lackteller und die sind alle nahezu identisch, das heißt 2 Fälschungen und ein echtes, welches ist das echte? Tja, die Täter-Silhouette kommt rein und der Gutachter sagt ihm, ja, nee, dein ist nicht der echte, sondern das hier, was ich in der Hand habe, weswegen der Täter zu einem antiken Speer greift und dem Gutachter gegen den Kopf schlägt. Doch inzwischen ist auch Agatha und seine Gruppe im Haus eingetroffen und unterbricht den Täter kurz, hat aber sein Handy im Auto vergessen, muss nochmal zurückrennen und dann kann der Täter die Gelegenheit nutzen und den Gutachter doch noch erstechen. Der Fall an sich ist relativ simpel aufgebaut, denn es dreht sich vor allem darum zu, der Gutachter mit seiner letzten Kraft markiert er nämlich mit einem Blutstrich den echten Teller und der Täter präpariert dann bei den anderen Tellern auch Blutstriche und insgesamt dreht sich darum jetzt, wo ist der echte Teller und das führt uns zum Täter. 4 Kapitelfall, relativ simpler Fall. Der Trick ist nicht unbedingt kompliziert, den müsst ihr aber selber nachlesen. Viel mehr Fokus wird auf die Haupthandlung gelegt, nämlich Masumi macht sich offensiv an Haibara ran, sagt, hier, du bist auch geschrumpft wie Conan, oder? Du sagst immer so schlaue Sachen. Gib mir doch mal das Gegenmittel, her damit. Erzähl mir doch endlich mal alles. Ich bin hier Masumi, du kennst mich überhaupt nicht, aber vertrau mir doch einfach. Doch Subaru mischt sich immer ein, denn er will seine kleine Schwester so viel wie möglich raushalten, wie er Conan im Vertrauen erzählt. Dabei denkt Akai auch nochmal dran zurück, wie er vor 17 Jahren aus England nach Japan ausgewandert ist, zusammen mit seiner schwangeren Mutter, die eben mit Masumi schwanger war, und seinem 11-jährigen Bruder Shukichi, der damals überhaupt nicht aus England auswandern wollte. Das ist blöd. Die Familie Akai, die ist vor 17 Jahren, ist sie von England nach Japan ausgewandert, dann ist Akai vor 16 Jahren in die USA ausgewandert von Japan und dann vor 3 Jahren sind Mary und Masumi nach England zurück ausgewandert und dann jetzt vor kurzem in der Gegenwart zurück nach Japan ausgewandert. Deswegen, die Fluggesellschaften haben an ihnen gut verdient, sagen wir es mal so. Genau, Akai mischt sich immer wieder ein. Masumi spricht auch davon, sie will die Droge haben, die den Fluss der Zeit wiederherstellen kann. Und Akai sagt dann so, Fluss der Zeit, wenn etwas wiederhergestellt wird, muss etwas gestört gewesen sein. Das heißt, das ist nicht für dich, sondern für jemand anderen. Masumi greift ihn daraufhin physisch an, mit einem Jeet-Kune-Do, tritt. Doch Subaru ist so schnell, dass Masumi nicht mehr bemerkt, wie er ausweicht und plötzlich hinter ihr steht. Und er sagt dann, ja, hier, das war die Schuld für deinen kleinen Ausraster, das ist 50-50 bei uns beiden. Was Masumi bekannt vorkommt, denn das ist etwas, was ihre Mutter, ihr Vater und ihr großer Bruder immer öfter gesagt haben. Ja, und während der Fall so im Hintergrund ein bisschen plätschert, kommen eben all diese Haupthandlungsgeschichten dazu. Masumi will auch mal von Subaru wissen, woher er erkannt hat, dass sie ein Mädchen ist, obwohl sie doch nur eine Motorradjacke und einen Motorradhelm und so anhatte. Woraufhin Subaru, der in Wahrheit ihr Bruder ist, sagt, dass es ihr femininer Hintern und ihre Hüften waren, die so unfassbar weiblich aussehen. Das heißt, bisschen creepy Akai, aber na gut, es hat sie abgelenkt. Am Ende erkennt, bleiben alle irgendwie so ein bisschen mit ihren Erkenntnissen allein für sich zurück. Con will nicht mit Subaru reden, Subaru will nichts von Con hören und Masumi kann erstmal nichts erreichen. Akai denkt sich, dass Mary vermutlich geschrumpft ist, will es aber nicht glauben, bevor er es mit eigenen Augen sieht. Con denkt sich, dass Mary vermutlich vom MI6 ist und dass das die wahre Bedeutung von dem Schwester außerhalb des Territoriums ist. Und Masumi sagt zu Mary, ich kann nicht, komme nicht ans Gegenmittel ran, weil da ist so ein Student, der verhindert das und denkt dabei daran, dass das ja dieses typische, wenn man an etwas, wenn in Con an jemand etwas denkt oder in japanischen Manga allgemein und dann denkt er so, ach, aber das kann ja nicht sein, Punkt, Punkt, Punkt. Oder beziehungsweise, man kennt diese Situation, ja. Ja, und somit verbleiben wir alle ein bisschen, die Charaktere sind alle ein bisschen schlauer geworden, aber so richtig bewegt hat sich noch nicht unbedingt etwas, aber mehr als in einem normalen Con-Fall, würde ich zumindest mal sagen. Insgesamt, ja, der Fall hat nicht unbedingt geglänzt, war okay, ein typisches Mystery halt. Besser als eine Filler-Folge auf jeden Fall. Ja, aber vor allem die Charakterinteraktionen waren halt in diesem Fall das Tolle, wie Halbera immer genervt auf Masumi reagiert hat. Wie Masumi dann immer genervt von Subaru war und alles. Und Halbera, die sich über Agasas Erfindungen lustig macht, hatten wir auch länger nicht mehr. Deswegen insgesamt ein sehr schöner Fall, wie ich finde. Ja, und die wichtigste Frage bleibt natürlich, hat es einen besonderen Grund, dass nach Sucht nach Maria nun auch in diesem Fall eine Rückblende auf den Sonne, Mond und Sterne-Fall geschehen ist? Ist das nochmal relevant für die Haupthandlung? Wer weiß. Kurisuga Asaka Agasa ist ein Mitglied der Schwarzen Organisation, ganz eindeutig. Genau das wollte ich andeuten. Ja, das ist damals die Theorie. Finanziert. Ja. Karasuma damals hatte nicht genug Geld und hat seinen guten Kumpel Kurisuga Agasa gefragt und gesagt, hey, hier, ich brauche nochmal 10 Millionen Yen. Einen kleinen Kredit, kennen wir ja, damit wird man ja auch manchmal Präsident mit einem ganz kleinen Kredit. Ja, und so fügt sich das Puzzle immer weiter zusammen. Und die Familie Agasa gerät immer mehr in Fokus. Ja. Ja. Ein Teufelskreis. Aber insgesamt tatsächlich ein, ja, fand ich auch ein solider, guter, naja, eher ein guter Fall. Mir hat der Einstieg gefallen und das ist natürlich immer schön, wenn die Haupthandlung voranschreitet. Und du hattest es ja eben schon gesagt, auch zu dem Rhythmus, der sich jetzt so ein bisschen eingependelt hat, dass man dann zwar ein paar Wochen Pausen hat und dann die Kapitel erscheinen. Ich meine, klar, irgendwie wäre es schön, wenn wir jede Woche ein Kapitel haben, aber ich finde so, wie es jetzt aktuell läuft, diesen Erscheinungsrhythmus bin ich eigentlich auch sehr zufrieden, wenn, sofern dann die Haupthandlung auch tatsächlich voranschreitet und das nicht mit irgendwelchen belanglosen, nebensächlichen Fällen gefüllt wird. Aber danach sieht es ja aktuell nicht aus. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn es einfach normale Fälle wären mit halt irgendeinem Subplot, sei es jetzt Romantik oder sonst irgendwas. Jetzt so reine Fälle, wo nur außer Fall gar nichts passiert, wie zum Beispiel, das hatten wir ja schon sehr, sehr lange nicht mehr. Der letzte Fall fast, der in die Richtung geht, der müsste, also über 10 Bände muss man dafür wohl schon zurückgehen. Und ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass unbedingt sowas demnächst wiederkommt. Vielleicht ist es auch einfacher, ich verfolge zum Beispiel über den Shueisha, die ja die Weekly Shonen Jump machen, haben ja jetzt ein legales Online-Manga-Angebot, gratis. Und da kann man ja zum Beispiel auch ein paar monatliche Manga lesen, wo halt nur einmal im Monat ein 40-seitiges Kapitel rauskommt. Und davor habe ich auch schon so ein paar monatliche Manga verfolgt. Und das ist dann, da finde ich die Wartezeit von Con dann doch angenehmer, als wenn man halt 3 bis 4 Wochen wartet und dann kommt ein Kapitel, was 40 Seiten lang ist, oder man wartet einen Monat und dann kommt einen Monat lang jede Woche ein Kapitel mit 16 Seiten für 4 bis 5 Wochen und dann wieder 4 Wochen warten. Da finde ich den Con-Rhythmus insgesamt schon angenehmer. Aber wenn man jetzt bisher in seinem Leben nur wöchentliche Manga verfolgt hat, dann kann einem das natürlich schon irgendwie komisch vorkommen, aber deswegen habe ich jetzt nicht so damit das Problem. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass vor allem für die japanischen Leser, wenn das halt so eine Unregelmäßigkeit ist, ne, dass man sagt, naja, nur 2 Wochen nicht und dann nach 4 Wochen ist Pause oder so, Naja, dass dann, aber die ja. Japaner haben ja angegeben, wann Con zurückkommt. Es steht ja am Ende jedes Kapitel, in welchem nächsten Magazin das nächste Kapitel erscheint. Ja, aber ich meine trotzdem, dass wenn du dann trotzdem so Pausen hast, dass du dann irgendwie sagst, naja gut, dann kaufe ich mir halt nicht jede Woche die Jump oder Shonen, also dass ich das lesen kann, dann kaufe ich mir halt nicht jede Woche das Magazin, ja, sondern sag halt, okay, dann mache ich mal Pause und dass ich dann wieder den Einstieg verpasse oder so. Na, Das ist halt so mein Gefühl. dafür hat man ja aber Zeros T-Zeit. Ja, aber ob das dann so, ja, das hält vielleicht die Hardcore-Fans bei Stange, aber so die Nee, das hält, Gelegenheitsleser. nee, umgekehrt, das hält die Gelegenheitsleser bei der Stange. Ach, ich weiß ja In nicht. Japan. Ja, aber ich habe halt nur Angst, dass man da halt durch so einen unregelmäßigen Rhythmus, sage ich mal, vielleicht auf Leserschaft verzichtet. Formulieren wir es mal so. Ich meine, wir sehen es ja auch in Deutschland, dass wenn da sich der Rhythmus ändert, dass sich die Leute beschweren und naja, gut. Das muss man aber auch sagen, das ist eine ziemlich deutsche Eigenschaft. Also, Deutschland ist, das deutsche Publikum, sagen wir es mal so, verträgt sowas viel schlechter als in anderen Ländern. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber ich muss schon sagen, es hat einen Grund, warum zum Beispiel auch irgendwie Deutschland ist ja für solche Serien, wie die nicht irgendwie episodisch sind, sondern so fortlaufende Handlung bieten. Früher, als es noch kein Streaming gab, haben diese Serien es ja immer schwer gehabt in Deutschland, weil die Deutschen sich einfach nicht dran gewöhnen konnten, dass sie jede Woche einschalten müssen, zum Beispiel. Oder mit Veröffentlichungsverzögerung. Es ist furchtbar, was für Gewohnheitstiere Deutschland manchmal ist. Also, ein bisschen mehr Anpassungsfähigkeit, das wäre mal schön. Deutschland, was ist da los? So, wie? Der Podcast ist nicht am Sonntag online. De-Abo, Dislike, ich gehe weg. Das wird ja uns nie passieren bei unserem Conncast. Nein, nein, Nein. nein. Ja, gut, soweit zu den Weekly-Kapiteln. Spoilerfreie Zone fällt diesmal aus, weil wir keine Meldungen dafür haben. Wir enthalten euch nichts vor. Stattdessen machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir 5 brandneue Episoden, größtenteils Filler-Episoden, aber auch Manga-basierte Episoden. Und den Anfang machen wir mit Episode 941, 942. Sucht nach Maria. Ja, wo ist sie denn, Lasse? Sie ist im Keller des Hauses ihrer Großeltern, hinter einer Oh, hast alles selbstgebastelten verraten. Tür von ihrem Opa. Das größere Ding ist aber, mittels eines Flashbacks wird wieder angeknüpft an die Klassenfahrt. Ganz klassisch, wie man das vermutet hat, haben könnte, haben die Macher die Filler einfach dadurch erklärt, dass es halt die aktuellen Folgen Flashbacks sind, quasi. Und wir zurückspringen auf einen Tag nach der Klassenfahrt eben und Con sich halt damit rausgeredet hat, dass er krank war und bei Professor war, was Kogoro gut findet, weil wenn das Kind 3 Tage krank bei Agatha liegt, bedeutet das 3 Tage lang nicht auf ihn aufpassen müssen. Und da sagt Kogoro, das finde ich geil. Da sagt Ran dazu, das finde ich unverantwortlich, Paps. Und seufzt. Und dann soll Con aber heute nochmal zu Hause bleiben. Doch Con hat eigene Pläne, denn nachdem er sich erstmal nochmal die SMS anguckt, woran ihm schreibt, dass sie ja jetzt ein Paar seien, beziehungsweise das fragt und daraufhin jubelt, schleicht er sich zu Professor Agatha, will da vernünftig was essen und dem Professor auch sein Geschenk mitbringen, weil Con dann natürlich Souvenirs organisiert. Und dabei kriegt er aber einen Anruf von Haibara, die eben davon erzählt, dass im Internet die Meldung rumgeht, dass er den Fall in Kyoto gelöst hat und deswegen jetzt sich auch schon Reporter vor der Villa Kudo sammeln, wo Subaru irgendwie versucht, die Reporter abzuwimmeln, die irgendwas über Shinichi erfahren wollen. Unterdessen begibt es sich in der Schule so, dass eben Maria nicht zur Schule gekommen ist. Maria Higashio, die man ja vielleicht kennt aus Band 53 aus dem Manga. Eine Mitschülerin von Kon und Co. Die ist eben nicht zur Schule gekommen. Ihre Eltern denken auch so, na, eigentlich ist sie losgegangen heute Morgen. Weswegen Kobayashi mal vorbeigucken will, aber Detective Boys sollen schon mal vorgehen und mal gucken, was da los ist, und stoßen dabei im Haus ihrer Großmutter, was eben gegenüber von Marias Haus liegt, auf eine Schnitzeljagd, die die Großmutter für Maria veranstaltet hat. Und deswegen parallel zu dieser ganzen, ach ja, Shinji lebt, und wie gehen wir jetzt damit um, entscheidet sich Halberer, ja, könnte ich jetzt was zu machen, aber ich helfe mir lieber den Kindern dabei, unsere Klassenkameraden zu finden. Und rätselt sich dann mit ihnen durch das Haus, was am Ende dazu führt, dass Maria eben gefunden wird, und die Shinji-Situation wird dadurch gelöst, dass Yusaku und Yukiko nach Japan kommen, die Blogschreiberin, die Shinji gesehen hat und eben dieses Gerücht verbreitet hat, dass er noch lebt. Die ist eben ein riesen Kudo-Familienfan, und die durch Autogramme überzeugen sie sie davon, in Anführungszeichen, dass sie doch bitte den Blogpost zurücknehmen soll, und Heiji tischt den Reportern eine Lüge auf, dass der Shinichi, der in Kyoto gesehen wurde, in Wahrheit so Shiokita ist, der ihm ja ähnlich sieht. Die Reporter ziehen ab, und die Rum-Verdächtigen, die am Anfang diese Meldung gelesen haben, Kanenori Wakita, Rumi Wakasa und Yui Kurida, betrachten auch diese Meldung mit, ja, Argwohn. Naja, es wird jedenfalls zurückgenommen, Maria ist gefunden, die Situation ist gelöst. Bourbon kriegt noch eine SMS von Rum, der ihm sagt, hey, ermittle mal gegen Shinichi Kudo. Und nebenbei enthüllt Yusaku auch noch den Boss der Organisation am Ende der Folge. Ja. Sie haben das recht gut umgesetzt, die Manga-Vorlage. Animationstechnisch, ja, ist jetzt nichts Besonderes, war jetzt aber auch nicht unbedingt so schlimm, die Folge. War okay. Inhalt, ja, insgesamt eine schöne Vermischung. Leider jetzt irgendwie, es verliert dann doch am Ende ziemlich viel dadurch, dass es eben nicht direkt nach Kyoto kommt, sondern dass wir jetzt halt Filler-Folgen dazwischen hatten. Auch wenn es hier ist, da mal am Anfang eingeleitet wird, irgendwie einen Tag nach der Klassenfahrt, es kommt trotzdem nicht dasselbe Feeling auf, wie es damals im Manga war. Und das ist schade, und nimmt der Folge ein bisschen was. Und jetzt würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, als ich das erste Mal im Manga gelesen habe, ging es mir so wie dir. Also ich fand diese Manga-Umsetzung, dass das unmittelbar im Anschluss kam, fand ich sehr gut. Ja, besser, muss man sagen. Und ich fand auch den Fall im Manga, als ich den das erste Mal gelesen habe, wo es um Maria ging, fand ich das im Manga irgendwie, fand ich das gut, fand ich das spannend. Aber als ich das im Anime geguckt habe, habe ich mir dann auch so irgendwann die Frage gestellt, so wie du eben schon angedeutet hast, mit Haibara, die dann sich lieber entscheidet, da das Rätsel zu lösen. Ich meine, da sind die Detective Boys in dieses Haus gegangen, sehen, da ist der Schulranzen und die Schuhe stehen noch da. Ja, dann wird Maria wahrscheinlich noch in dem Haus sein, aber anstatt sie sich einfach suchen und rufen und hallo, bist du da? Nein, sie lösen dann halt erstmal diese Schnitzeljagd und machen das Schritt für Schritt, und vielleicht ist sie ja in Gefahr, ja. Deutet der Ei sogar selber nochmal an, als sie da dieses Bücherregal einräumt, bitte beeilt euch, sie ist ja vielleicht in Gefahr. Ja, aber dann selber mal auf die Idee kommen, ja, dann suchen wir einfach mal dieses Haus ab. Naja, das fand ich ein bisschen, ja, unlogisch, und naja, gut, fand ich da im Manga, hat mich das nicht so sehr gestört als im Anime. Ansonsten fand ich es aber trotzdem ja, guter Fall, wenn man das so will. Es gab ja keinen wirklichen Fall. Dieses Rätselei, das ist ja ein sehr beliebtes Instrument von Gosho, dass er halt einfach für so eine tolle oder sowas, so eine wichtige Enthüllung oder diesen Hauptplot, der da ist, dann halt noch so einen, ja, fast belanglosen Fall drumherum baut, sage ich mal. Fand diese Form der Veröffentlichung des Bosses eigentlich dann sehr gut. Hat mir gut gefallen, und ja, animationstechnisch gab es ja jetzt auch nichts groß zu bemängeln. Was ich sehr gelungen fand, muss ich sagen, ist dann danach bei den Folgen, dass das Opening noch ein bisschen angepasst wurde, dass dann jetzt auch, wenn die Organisation am Ende in diesem Opening-Standbild dann so, weiß nicht, reinfliegt, dass dann jetzt auch Karasuma im Hintergrund zu so dieser Schatten zu sehen ist, finde ich eigentlich noch ein nettes Detail, was sie eingebaut haben. Und ja, selbst der Fall eigentlich halt durch diese Entwicklung mit den Medien und wie sich das gemacht hat, das ist natürlich viel interessanter als dieser Fall. Macht dann auch irgendwo, denke ich, den Reiz aus, wenn man das schaut. Hat mir eigentlich dann ja doch gut gefallen, und dass es eine Folge ist, die man gesehen haben muss, das ist ja wohl klar, wenn man nur den Anime verfolgt, auf jeden Fall. Ja, würde ich mich anschließen. Also mir hat die Umsetzung der Folge, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also ich sag mal, beide Plotteile, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig ist, dass da, ja, Haibaras Reaktion war eigentlich sehr merkwürdig, aber das war ja im Manga eigentlich genauso, dieser Moment da, wo sie dann erfährt, ja, hier, Shinichi ist aufgeflogen, Organisation kommt an, wir werden alle sterben, ich überlege mir was und mache erstmal was anderes. Also es ist eigentlich richtig untypisch, aber ist nun mal so abgelaufen. Ja, Marias Leben ist ja auch ein wenig wichtig. Wie gesagt, das war unlogisch, ist so vorgegeben, aber auch vom Manga, von der Story her, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, die Anime-Macher haben wieder irgendeinen Mist gemacht. Ja, von daher, also wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Also sowohl diese Schnitzeljagd-Situation im Haus fand ich spannend, als auch eben das mit Shinichi und Heiji und wie sie eben mit der Situation umgehen und wie sie sich dann letztendlich da wieder rauswinden, dass dann eben doch alles, sag ich mal, zum Guten sich wendet. Und dann eben halt auch sowieso der Hammer an sich, dass wir jetzt halt da diesen Organisationsboss da haben mit neuen Details, neuen Theorien, die man aufstellen kann. Und das alles hat mir, ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, alles sehr gut gefallen, hat alles sehr schön miteinander harmoniert, bis auf so ein paar Ungereimtheiten. Und ich vergebe hier für die Doppelfolge 4 von 5 Bücher. Ja, und den Bewertungshorizont, das hatte ich wohl eben vergessen, würde ich mich auch anschließen. Also schon, ja, auf jeden Fall, ja, also ich meine, auf jeden Fall muss man gesehen haben, und insgesamt auch trotz Unlogik, die da vielleicht vorhanden ist, 4 von 5, ja, 4 von 5 Bücher. Ich schlage vor, wir machen einfach weiter mit der nächsten Episode 943, Tokyo Balls Collection. Was ist denn das, Johannes? Ja, das ist eine gute Frage. Und ob das jetzt so viel besser ist, dass wir weitergegangen sind, weiß ich auch nicht. Gehen wir wieder zurück. Ja. Sucht nach Maria. Worum geht's da, Lasse? Naja, also das war jetzt vielleicht schon ein bisschen viel von meiner Bewertung zu dieser Episode. Die Tokyo Balls Collection, das ist ein, ja, Zusammenschluss älterer Damen, die ja ein bisschen Show machen, also Showtanz und ja, naja, Comedy, sowas in die Richtung, Showprogramm einfach. Aber beginnen wir der Reihe nach. Conan kommt in die Detektei Mori und sieht, wie Kogoro dabei ist, sich ja schick zu machen, sich die Nasenhaare zu schneiden, was Conan natürlich direkt spanisch vorkommt. Und ja, er bemerkt dann ein Foto, und auf diesem Foto ist eine Toyoko zu sehen, die ja recht ansprechend aussieht, und die Kogoro natürlich eingeladen hat in ihr Monja-Restaurant. Und ja, dann erschließt sich natürlich Conan sofort, warum Kogoro sich jetzt noch extra schick macht. Er hat natürlich vor, die Einladung anzunehmen, und Conan entschließt sich, um auf Nummer sicher zu gehen, Kogoro lieber mal zu begleiten. Und sie begeben sich zu diesem Restaurant, wo sie eine ältere Dame sehen, die vor diesem Restaurant ja tanzt und singt und irgendwelche komischen Gesten und Bewegungen macht. Und als sie die beiden bemerkt, schnappt sie so ein bisschen an, was wollen sie hier eigentlich, wer sind sie? Und dann bemerkt sie allerdings, dass es sich um Kogoro handelt, der da vor ihr steht. Und sie rennt schnell in das Restaurant. Conan und Kogoro sind natürlich ein bisschen verwundert über dieses Verhalten und folgen ihr dann in das Restaurant. Und dort sehen sie dann die vermeintliche Toyoko, die mit dem Rücken zu ihnen sitzt. Ja, und als sie ansprechen und sich umdreht, ja, ist das die alte Dame, die sich noch verkleidet hatte und ja, Kogoro quasi gelinkt hatte mit diesem Bild, zu ihrem Restaurant zu kommen. Und Coco wird erstmal so erschreckt, dass er nach hinten überfällt und ohnmächtig wird, weil er sich den Kopf anschlägt. Und die Frau kommt nach draußen und rezitiert irgendwas oder spricht ein Gedicht auf, ich weiß nicht, über den Sumida-Fluss und rennt dann weg. Und Kogoro wird wieder wach und er sagt, naja, vielleicht war der diese Reaktion jetzt doch arg unhöflich. Wir gucken mal lieber, was die Frau macht und wo sie hin ist. Und sie finden sie dann auf dem Fluss, oder naja, nicht auf dem Fluss, an der Promenade am Fluss. Und ja, dort erklärt sie dann, dass sie früher Tänzerin gewesen ist in einem Theater. Und sie begeben sich dann zurück zu dem Restaurant, essen etwas. Und Conan bemerkt auch gleich ein Plakat der namensgebenden Tokyo Balls Collection, das dort abgebildet ist. Aber bevor er da irgendwas zu sagen kann, fängt die Frau an, nach Luft zu ringen, kann nicht mehr richtig atmen und hustet dann so ein Stück hinaus. So, ich weiß nicht, wie soll man dazu sagt, Wurzel oder Kohlkern oder sowas, was da in diesem Monja, was sie gegessen haben, drinne war. Und ja, sie sagt, das ist ein Mordversuch gewesen. Man versucht sie umzubringen und die Täter wären die Bufusu aus Tsukushima. Also Tsukushima ist die Stadt und Bufusu, das ist ein Name, der setzt sich aus vier Personen zusammen, aus den Anfangsbuchstaben dieser Person. Und ja, die waren auch schon auf den Tokyo Balls Collection auf diesem Poster zu sehen. Also die kennen sich auch untereinander. Wir sehen dann eine Rückblende, wie sie sich unterhalten und so. Und ja, die Frau vermutet, die ältere Dame, dass die anderen Omas sie umbringen wollen. Und das war sie beauftragt oder beschwatzt Kogoro dann, da mal zu ermitteln, obwohl es denen natürlich auch ein bisschen merkwürdig kommt, dass man wegen sowas eigentlich, ja, dass so kein Mordversuch begangen wird. Aber gut, sie besuchen die anderen alten Damen und die verhalten sich alle sehr merkwürdig und fragen schon, ob Toyoko tot ist, ob ihr schon was passiert sei, ob ja, so halt. Und die Frauen, wie gesagt, verhalten sich alle sehr merkwürdig und es stellt sich raus, dass alle irgendein Motiv zu haben scheinen. Nämlich hat Toyoko in jüngeren Jahren, damals zur Mittelschule, also vor wahrscheinlich über 50 Jahren, ihr den anderen Damen den damaligen Freund ausgespannt hat. Und das geben alle diese anderen drei Damen an als Motiv, das sie haben. Und ja, kommt Conan natürlich sehr, sehr merkwürdig vor, warum diese Frau in der Mittelschule drei anderen Frauen da den Freund ausgespannt hat, der immer ein unterschiedlicher war natürlich. Sehr merkwürdig. Und Kogoro ist aber, sagt aber, dann ist doch ganz klar, die drei haben sich zusammengeschlossen, um die drei haben sich zusammengeschlossen, um Toyoko umzubringen. Und das präsentiert ja auch dann diese Lösung der Dame, die ist natürlich sehr unzufrieden und sagt, ja, schalten Sie doch bitte die Kriminalpolizei ein, das kann es doch nicht sein. Da schickt Conan Kogoro schlafen und ja, löst den Fall auf. Und diese Auflösung müsst ihr euch selber angucken. Und was danach passiert, ist auch, müsst ihr euch auch selber angucken. Und ja, soweit zum Inhalt des Falls. Und ich muss sagen, dieser Filler war mit Abstand einer der schlechtesten jetzt in den letzten Monaten. Hat mir überhaupt nicht gefallen. War eine Katastrophe, also spätestens als dann Conan und Kogoro die eine Oma befragt haben, die dann da mit so einem Wagen gedriftet ist durch so eine Halle oder so. Also, war total abgespaced und ja, wie sich der Fall entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob man da eine japanische Oma sein muss, um diesen Humor zu verstehen, der da in dieser Episode war. Ich fand es auf jeden Fall nicht lustig, ich fand es nur nervig und kann dieser Folge auch nur 1 von 5, keine Ahnung, ja, Monja vergeben für diese Episode. War sehr, sehr, sehr schlecht. Die entscheidende Frage ist, besser oder schlechter als der Wahrsager mit den drei Gästen? Ja, das ist wirklich eine schwere Frage, muss ich sagen. Ich würde sie vielleicht, ja, also die muss man auf jeden Fall so einordnen von der Qualität, das stimmt, aber ob die jetzt besser war oder schlechter, boah, ist ganz schwierig zu sagen. Darauf kommen wir sicherlich bestimmt auch noch mal in unserem Jahresrückblicks-Podcast Ja. im Dezember. Da muss ich mir bis dahin Deswegen, Gedanken machen, ja. ja, kaufen wir uns jetzt noch ein bisschen Luft, nicht über schlechte Filme nachzudenken, ein paar Monate. Ja, es ist auf jeden Fall eine ähnliche Region. Also Puh. Auch dieses Konzept irgendwie da, also diese Titel, diese Tokyo Balls Collection ist übrigens eine Parodie auf die Tokyo Girls Collection, was eine jährliche Modenschau ist für Idols und so und Models. Und ja, wie nötig jetzt da irgendwie so eine Parodie war, weiß ich nicht. Und allgemein auch dieser Titel, Tokyo Girls Collection ist im Japanischen Tokyo Garuzu, also Garuzu Girls Collection. Und im Japanischen ist es dann Baruzu, weil Ba Was an Oma. ist eine Oma. Und dass sie daraus dann irgendwie dann dieses fake englische Lehnwort Bals gemacht haben, wegen Bar plus Girls. Uff. Ist mir auch gleich Allein negativ aufgefallen, tatsächlich. dieser Titel, allein dieser Titel, wo man so denkt, oh. Ich hab das erst noch nachgeguckt, weil ich es auch erst nicht verstanden habe. Und ich dachte, was ist das? Was soll denn das? Ist ja schlimm, aber ach nee, ja Ja, gut. und der Inhalt dann irgendwie, das hat mich irgendwie an diesen Fall erinnert, die Detective Boys gegen die Detective Seniors oder wie hieß der Ja, Fall diese damals? Senioren da. Ja, Die, stimmt, ja. den, wo man auch so sagen muss, ey, Detective Conan, eine Gruppe von alten Leuten sind nicht unbedingt einfach nur witzig. Also, das ist nicht automatisch Comedy Gold. Hört auf damit. Ja, bei den alten Oh Senioren war das ja Mann. noch lustig. Die haben ja noch irgendwas einmal falsch gemacht am Tatort und so. Aber. Ja, und die haben halt die Detective Boys aktiv parodiert. Ich bin das hilflose Mädchen, deswegen bin ich wie Ayumi. Hä, aber ich bin doch nicht nutzlos. Und ich trage eine Brille und bin schlau, deswegen bin ich wie Conan. Hey, ihr müsst diesen Vergleich auch nicht auf Biegen und Brechen aufrechterhalten, Leute. Ja, stimmt. Ich nehme, die war noch ein bisschen witziger Ja, als das ja. hier. Das war einfach Ah, nur ja. Krampf beim Schauen. Also ich habe das wirklich geschaut und Ja. dachte, boah, ist das anstrengend, das zu schauen. Eins von fünf definitiv. Ja, ging mir ehrlich gesagt persönlich diesmal so gar nicht so. Also ich schlage jetzt hier nicht mit 5 von 5 auf, aber bei mir war das eher so eine Achterbahnfahrt. So teilweise habe ich so gedacht, ja, das wird so eine solide Dreier-Episode, dann ging es wieder nach unten. Also ich weiß auch nicht, wo ich mich so einordne. Jetzt, nachdem ihr das ja so richtig schlecht geredet habt, ordne ich mich dann mal so bei einem Punkt mehr ein. Ich sage, gebt mal so 2 von 5 alte Damen. Es wundert mich aber, dass die Achterbahn bei dir nicht entgleist ist dann. Ja, also wie gesagt, also weil erstmal, also das mit dem Titel, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und dann, ja, ich fand es so am Anfang halt so, ja, wie das Ganze dann so ins Rollen geraten ist, das fand ich auch so ein bisschen lächerlich, wie das Conan und Kogoro ja auch schon so dachten, ja, hier, du hast nur ein Maiskorn verschluckt, da will dich natürlich niemand umbringen, das ist überhaupt nicht mörderisch gut inszeniert, aber naja, Kogoro hat halt gedacht, er kriegt Geld und hat schon mal Bezahlung im Voraus gekriegt und hat dann halt ermittelt, gut, dann war halt die klassische Drei-Verdächtigen-Situation, wo sie die drei gefragt haben und dann haben die halt eine Geschichte erzählt mit Motiv und das war dann beim zweiten Mal schon, also sie haben ja eigentlich alle das gleiche erzählt und das war dann wieder so der Punkt, wo du dachtest, das kann über, warum erzählen die alle das gleiche? Das ist doch, kann überhaupt nicht sein und ja, aber so zwischendurch war es dann wieder so, gab es wieder so ein paar helle Momente, also was mir am besten gefallen hat, war diese Oma, die da am Bahnsteig Gerannt gejoggt ist. Ja. ist, wo in dieser Schaffner dann mit der Pfeife hinter ihr her, tüt, tüt, und dann Hätte ich später, gerannt. ja bitte joggen Sie nicht am Bahnsteig, das ist gefährlich. Das war auch so, und der Kogoro und Conan so rennen, joggen hinter ihr her, weil sie sie ja befragen Also. wollen, und der Schaffner da ganz am Ende, tüt, tüt. Und das waren dann so die, ja, was so mein Humor getroffen hat irgendwie und deswegen bin ich da noch so ein bisschen höher als ihr, aber ja, eine gute Episode war es halt trotzdem nicht. Also es war halt auch sehr, ja, absolut merkwürdig, das ganze Setting auch und die Idee, die die vielleicht hatten, ja, okay, aber wie das Ganze, wie sie es dann umgesetzt haben, um bekannt zu werden und dann am Ende dann noch so, ja, wir müssen die Kriminalpolizei einschalten, absolut todernst. Und dann denkt man, das machen sie, das geht überhaupt nicht, weil wenn man hier die Polizei einfach nur so zum Spaß rufen würde, also die würden dir was erzählen, ne? Also deswegen war das schon sehr, ja, weiß ich nicht halt, ne? Also, wie würde Philipp sagen, gehen wir vielleicht lieber zur nächsten Episode oder gehen wir zurück zu Maria schon? Ich weiß nicht. Ja, dann machen wir das direkt auch mit Episode 944 und 945. Der Preis eines Likes. Wie teuer ist denn das bei uns, Olli, bei colinnews.org? Ja, bei uns ist es komplett umsonst. Ihr müsst nichts für unsere Dienste bezahlen. Das ist und, ja schön. Ja. Ja, und wir bekommen natürlich auch nichts, weil wir das hier alles frei und ehrenamtlich machen. Wie gesagt, ich warte seit 3 Jahren inzwischen auf mein Gehalt. Die Klimaanlage ist unterwegs. Die Klimaanlage, na, wenigstens etwas. Bisher ist es nur ein Ventilator geworden, aber der war auch schon sehr gut im vergangenen Sommer. Ja, von daher, der kriegt ein Like. Ob die Episode 1 oder 2 Like kriegt, das schauen wir jetzt mal. Wir beginnen die Episode auf jeden Fall so ein bisschen reingeworfen. Wir sind im Krankenhaus und die Detective Boys besuchen Genta, weil eben jener im Krankenhaus ist. Er ist aber nicht sonderlich schwer verletzt, aber dafür der Mann, der sozusagen neben ihm ist, der hat einen gebrochenen Arm beim Versuch, als er halt versucht hat, Genta zu retten. Ja, ist irgendwie alles ein bisschen ja, so reingeworfen halt, bis wir dann eben entsprechend auch die Erklärung bekommen, die dann nach ein paar Minuten dann auch folgt, wofür ich dann sehr dankbar war. Und zwar ging das Ganze im Prinzip so los, dass ja, dass sozusagen in einer Bank wurde ein falscher Anruf getätigt, also es ging eine Bombendrohung ein und dadurch brach in der Bank Panik aus und die sind alle rausgestürmt. Und dann mit den Personen, die vor der Straße waren, halt zusammengestoßen. Und Genta als kleines Kind ging da halt zufällig vorbei. Und dann kam diese wütende erwachsene Meute, die halt den armen kleinen Jungen fast zu Tode gerannt hätte. Deswegen hat sich eben der Sumito, so heißt er mit Vornamen, seinen Nachnamen habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, der hat sich dann halt ja sozusagen in die Menge geworfen und Genta da vor größerem Schaden bewahrt und dann halt selber sich dabei einen gebrochenen Arm zugezogen, weswegen die dann halt im Krankenhaus gelandet sind. Und es stellte sich dann halt heraus, ja, der Anruf war nur fake, also es gab keine Bomben. Und ja, dann daraufhin erklärt sich die Bank dann sozusagen bereit, ja, das tut uns ja alles leid, dass sie jetzt hier, also sind mehrere, die im Krankenhaus sind, dass sie jetzt alle aufgrund dieser Falschinformationen alle im Krankenhaus gelandet sind und die erklären sich halt bereit, entsprechendes Schmerzensgeld für die alle zu bezahlen. Und ja, dann kommen auch schon 2 Freunde von dem Sumito, der mit dem gebrochenen Arm, und dann ja, unterhalten die sich so ja, lachend und fröhlich und Conan verwundert das so ein bisschen, weil ja, der Freund hat einen gebrochenen Arm und die lachen da und spaßen da und denken sich, jo, alles super. Und fragt dann nach und dann kommt halt raus, dass dieser Sumito eben schon mal Schmerzensgeld bekommen hatte, als er beim Wandern allein unterwegs war, ist er an so einer Baustelle vorbeigegangen und dann ist da eine Explosion passiert und dann hat ihn so ein Holzstückchen am Kopf getroffen, wodurch er dann halt eine Narbe bis heute hat und da hat er eben schon mal Schmerzensgeld bekommen und jetzt durch diesen Zufall hat er auch wieder Schmerzensgeld bekommen und der Freund von ihm, der macht halt dann immer Bilder von ihm und postet das auf einer sozialen Webseite. Wie die heißt, wissen wir nicht. Vielleicht heißt sie in Conan Onstogrom oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir sagen einfach Social Networks. Das passt ja. Aber der Gedanke war bei mir da. Ja. Naja, und deswegen, ja, kriegt er sozusagen halt auch immer jede Menge Likes davon ab, weil er dann halt eben auch noch schreibt, ja, er ist so ein unglücklicher Mann, kriegt aber halt haufenweise Geld dafür und zufälligerweise jetzt eben nochmal und ja, dann, ja, wird sozusagen der Nachbar, der auf der anderen Seite von ihm ist, der wird dann plötzlich, erschreckt dann plötzlich, als er den Accountnamen von dem einen hört. Da wird aber dann nicht weiter drauf eingegangen, aber Conan bemerkt halt, dass der Mann immer so ein bisschen finster drüber schaut. Ja, dann im Endeffekt überlegen sich dann halt die Detective Boys, nachdem dann sozusagen alle entlassen worden sind. Ja, sie wollen eigentlich den Bomben-Fake-Menschen dann finden und dann ermitteln, aber ja, die Polizei hat halt noch nichts weiter rausgefunden und es ist halt auch dann die Frage noch mit, ob es halt tatsächlich so zufällig war halt für den Sumito, weil er eben jetzt schon wieder Geld bekommt und dann drängt sich irgendwie die Frage halt auf, ob er das nicht vielleicht doch selber inszeniert hat, weil er jetzt das Geld eben dann doch kassiert, ist ja nicht gerade wenig so Schmerzensgeld, ob er das nicht vielleicht selber inszeniert hat und dann, ja, wollen die Detective Boys dann sozusagen in die Richtung ermitteln. Und es geht bei Conan nicht ohne Leiche, denn eben jener Mann, der sozusagen geschockt reagiert hat auf den Social-Media-Namen von dem einen, der wird dann eben später auch noch tot in einem Park aufgefunden. Und ja, da entwickeln sich dann so die Spekulationen, hat der Mann eventuell den Sumito, falls er es denn war, der diesen falschen Bombendrohungsanruf getätigt hat, gesehen und musste deshalb sterben, weil er eben was wusste und ja, dann ermitteln die Detective Boys so, ich sag mal, in alle Richtungen und finden eben auch raus, dass der Sumito und die Haruka, das ist die Freundin von ihm, also eine Bekannte, die sind beide Schauspieler und dann besuchen sie das Café von den beiden und ja, erhalten da immer mehr so Hinweise drauf, dass er das vielleicht doch absichtlich getan haben könnte und ja, die Story entwickelt sich, sag ich mal, und wie sie sich entwickelt und wie die Ermittlungen so laufen, das würde ich sagen, schaut euch dann in der Doppel-Episode selber an. Sie hat ein paar interessante Wendungen und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir der Episode oder wie viele Likes wir der Episode jetzt so geben würden. Nicht wahr, Johannes? Oder? Ja, gerne. Also im Vergleich zur vorherigen Episode eine deutliche Steigerung, was allerdings auch nicht schwer war. Wir haben hier einen Zweiteiler, das bietet natürlich die Möglichkeit, so eine Geschichte oder so einen Filler-Fall ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten. Aber mir hat es dann nicht so gut gefallen, dass man sich bei, oder die Erzählweise der ersten Episode, wo man dann, wie du auch schon sagtest, im Krankenhaus angefangen hat, man weiß gar nicht, worum es geht und dann erst blickt man auf diese Bombendrohung, wie sich das entwickelt hat und so. Das fand ich ein bisschen komisch oder schade, gerade wenn man halt eben zwei Teile zur Verfügung hat, um so eine Story vernünftig zu erzählen, fand ich das irgendwie so hin und her gehopse. Naja, sei es drum, hatte sich ja dann doch ein wenig interessant entwickelt. Ich fand das ein sehr komisches Konzept mit diesem Likes, dass man da sowas postet und dass das ein Freund macht, der dann irgendwie sagt, ja, der hat es, kann ja kein Zufall sein, dass er jetzt schon wieder verletzt ist und so. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, kenne mich da in dieser Instagram- und Social-Media-Welt nicht so gut aus, um das genauer beurteilen zu können. Was mich aber auf jeden Fall an der Episode gestört hat, war, dass für den eigentlichen Mordfall, der passiert ist, dass Conan dafür keinerlei Beweise hatte und auch für die Bombendrohung. Gut, dass es keinen Beweis gab bei der Bombendrohung, war dann in Anführungszeichen ein Beweis, aber dass für den eigentlichen Mord kein handfester und endgültiger Beweis vorlag und dass man das dann im Endeffekt darüber gemacht hat, dass man ihm den Täter dann unter Druck gesetzt hatte und gesagt hat, naja, wenn wir jetzt hier in diesem Bierglas Gift finden, dann ist das wenigstens versuchter Mord. Kriegen wir wenigstens da noch dran und dann hat der Täter dann halt auch den anderen Mord gestanden, aber im Endeffekt war er dafür nicht überführt. Das fand ich auf jeden Fall sehr schade, weil das ist nicht der Sinn und Zweck von Conan, dass man dann irgendwie dass man da einen Mordfall hat und dann wird er gar nicht richtig aufgeklärt mit Beweisen, sondern einfach nur wir setzen den Täter jetzt unter Druck. Aber ansonsten das Motiv, warum der Täter gehandelt hat, das fand ich ganz interessant. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn man das so sagen kann bei einem Mordmotiv. Aber fand ich ganz interessant und würde aber sagen, die Folge war insgesamt auch sehr durchwachsen. Also ich glaube, ich würde 3 Likes geben, aber dann 1 Like wieder zurücknehmen. Also so 2,5 Likes vielleicht. Ist gut, ich gebe 3, aber eigentlich gebe ich nur 2. Ja, genau. Ja, nee, würde ich mich anschließen, aber ich würde es bei den 3 Likes belassen, also 3 von 5. Ja, die Erzählweise war, wie gesagt, schon angesprochen, ein bisschen merkwürdig, aber dann kam man halt in die Episode rein. Ja, wie du auch schon sagtest, das mit dem Mord, da wurde eigentlich gar nicht groß weiter ermittelt, wie und warum. Und ja, dann so, wie dann allerdings so am Ende sich das Ganze aufgelöst hat, was wirklich hinter dem Ganzen steckte, das fand ich dann doch recht interessant, wie sich das Ganze so am Anfang so entwickelt hat und wie wir dann am Ende da so hingekommen sind, das und wie das dann eben auch alles zusammenhängt. Das fand ich dann recht gut. Nur halt dann so diese Was-wäre-wenn-Geschichte da am Ende mit dem Bierglas, das fand ich dann wieder ein bisschen schwammig und undurchlässig, wie das Ganze dann so tatsächlich irgendwie abgelaufen wäre. Und naja, aber war auf jeden Fall, wie gesagt, schon ganz gut. Waren 2 gute Episoden mit einem interessanten Thema, auch wenn es halt irgendwie ja ein bisschen merkwürdig war, dass er da Likes dafür kriegt, wenn er Bilder von seinem Freund postet, der irgendwie Schmerzensgeld kriegt, weil er sich irgendwie zufällig verletzt hat. Weiß ich gar nicht, ob ich persönlich sowas liken würde, also geschweige denn posten würde, also wäre mir nicht in den Sinn gekommen, aber gut. War mal was anderes. Das wäre vielleicht ein Thema gewesen für Deichkens Song Like mich am Arsch, wenn man sich an das noch erinnert. Ja, ach. Während die Tokyo Balls Collection schlecht war, war das hier jetzt, naja, es war okay, aber langweilig insgesamt, fand ich. So. Ich würde so 2,5 Likes vergeben und mich eigentlich so ziemlich anschließen. Also ich muss sagen, mich hat der Titel irgendwie mehr, hätte ich mich mehr gefreut, weil er es so ein bisschen versprochen hat, vielleicht irgendwie so einen Mobbingfall oder sowas zu machen. Das hätte mir irgendwie, mit diesen Social Media, dass man da irgendwelche Leute unter Gruppenzwang setzt, so hätte ich mir irgendwie so in diese Richtung was erwartet. Also es war dann schon was ganz anderes als meine Erwartungen, aber ja. Gut, hätte ich die Episode nicht bezeichnet, eher als vielleicht durchschnittlich oder befriedigend, sagen wir es vielleicht so. Obwohl, Geld für Likes zu bekommen, wenn man Bilder von seinem Freund postet, der Schmerzensgeld kriegt, ist immer noch besser, als wenn man eine Instagrammerin ist, die immer Bilder von ihrem Ausschnitt postet und jetzt Wasser, in dem sie mal gebadet hat, in Dosen verkauft. Von daher, na, dafür werde ich die Folge nicht auf, aber es ist moralisch vertretbarer. Okay. Und ja, googelt es nicht, das gibt es aktuell wirklich, ist gerade ein Meme. Googelt es nicht, aber... Kauft es bitte nicht. Scheinbar... Nee, ist schon ausverkauft tatsächlich. Kauf lieber Trinkwasser im Supermarkt, das ist besser. Ja. Ja, also Instagram ist scheinbar noch moralisch vertretbarer. Was auch relativ moralisch vertretbar ist, ist, dass Detektiv Conan jetzt eine Woche Pause gemacht hat, nämlich gestern. Wenn ihr diese Folge am Sonntag hört, gestern für euch am Samstag, am 6.7. lief keine Detektiv-Conan-Folge. Da ist nämlich ein Charity-Programm in Japan, wie jedes Jahr, was den ganzen Tag läuft. Weiter geht es dann am 13. und 20. Juli mit dem Zweiteiler Die Tränen des verfluchten Borgia-Juwels, Teil 1 und 2. Lustig, ich habe ja in dem News-Podcast, wo wir das Musikvideo zum Film 23-Song besprochen haben, erwähnt, dass ich aktuell wieder Assassin's Creed 2 spiele und da ist ja der Gegenspieler auch Rodrigo Borgia von dieser alten Familie, wenn man sich mit ein bisschen Geschichte auskennt, die Borgia-Familie, das heißt, oder wenn man die Fernsehserie gesehen hat, die Borgias. Ja, ich komme von den Borgias scheinbar nicht los, denn jetzt machen wir auch noch eine Folge dazu, einen Zweiteiler, was irgendwie was mit denen zu tun hat. Ja, der Titel klingt weniger interessant, obwohl, das klingt auch ziemlich interessant, deswegen wird es wahrscheinlich wieder langweilig. Und dann am Ende des Monats, am 27. Juli, noch einen einteiligen Filler, nämlich ein Mann, der von einem Dinosaurier zerquetscht wurde. Wo sich alle gefragt haben. Dieser Titel. Ja, Wo ich mir so denke, ja, aber Leute, ist doch klar, dass er von irgendeinem Skelett erschlagen wird im Museum, oder? Aber wer weiß. Ja, okay, vielleicht. Vielleicht gibt es da noch ein Alien. Kinder, ich habe eine Zeitmaschine erfunden. Alien-Zombies, ja. Wir werden. Jurassic Park. War nur logische Konsequenz, dass auch mal der Dinosaurier seinen Auftritt kriegt. Ja, oh nein. Das ist der, den sie bei den Fossilien ausgegraben haben. Ach so, ja. Das wäre ja gut, ja. Ah, ja, stimmt. Das wäre natürlich ein Ding. Oh. Ich sehe ganz großes Potenzial und deswegen sehe ich es auch schon zum Fenster rausfliegen. Ja. Wer gehofft hatte, nach Maria kommt bald wieder Manga. Nein. Nee, ich denke mal, da können wir uns erstmal von verabschieden, weil wir ja wissen, dass wir recht nah am Manga dran sind. Wenn wir Glück haben, kommen der nächste Zweiteiler noch im November oder Dezember, würde ich sagen. Ja. Vielleicht noch dieses Jahr die nächsten zwei Manga-Folgen. Vielleicht aber auch nicht. Ich hätte wir bleiben jetzt auch, für euch dran. Hätte auch eher Dezember angepeilt oder vermutet. Ja. Dann sind wir durch mit dem heutigen News-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Erkenntnisse. Diskutiert gerne mit uns weiterhin über diese Themen auf conninforum.org. Ihr könnt euch auch weiterhin informieren über diese Themen auf conninwiki.org. Weitere News gibt's auf conninnews.org. Und wir haben natürlich zahlreiche Social-Media-Präsenzen, zum Beispiel instagram.com/conninews, twitter.com/conninews, facebook.com/conninews, youtube.com/conninews. Wir sind auf iTunes und Spotify zu finden, da könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Wir haben auch einen Discord-Server, da könnt ihr gerne beitreten, conninews.org/discord. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und danke fürs Reinhören. Jo, macht's gut und an die, die es noch spielen, viel Spaß mit Colin Runner. Ich spiele nur die Mirapolis-Ermittlung. Ha!